Lektion 8, Übung C1. Hören Sie den Anfang des Vortrags von Peter Schneider zum Thema Die Schweiz und Europa. Die Schweizer verstehen die Schweiz gern als Europa. Sie fühlen sich als Europäer, weil sie Angehörige eines vielsprachigen Landes sind. Die drei wichtigsten Sprachen sind das Italienisch, das Französisch und das Deutsche. Dazu kommt das Romanische. Sie sehen, dass in dieser Viersprachigkeit so etwas wie ein Kern Europas zu sehen ist. Dazu kommt, dass die Schweizer viele Stämme, wenn ich es so ausdrücken darf, Kantone umfasst, einen Bund von Einzelstaaten bildet. Auch unter diesem Gesichtswinkel verstehen sich die Schweizer als Kerneuropa. In merkwürdigem Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass die Schweiz nicht zum europäischen Wirtschaftsraum gehören, wohl zum europäischen Bereich der Menschenrechte. Sie sind Mitglied des Europarats. Sie sind nicht Mitglied der EU. In diesem Zusammenhang gehört auch die Vorstellung, dass die Schweiz ein neutrales Land sei und infolgedessen in keine politischen Zusammenhänge eingebunden werden könne. Das spielte im letzten Weltkrieg eine entscheidende Rolle. Die Schweiz war innerhalb eines totalitären Europas ein weißer Fleck. Die Neutralität im Militärischen bedeutete niemals Neutralität im Gesinnungsmäßigen. Man war in der Schweiz nicht etwa pro-deutsch oder pro-faschistisch oder wie Sie es sonst nennen wollen. Man hielt sich aus der Sache heraus, musste aber vor allem mit Deutschland auf weiten Strecken zusammenarbeiten, was vielfach zu Missverständnissen geführt hat. Die Neutralität war im Zweiten Weltkrieg für die Gesamtwelt insofern von Bedeutung, als das internationale Rote Kreuz seinen Ort in der Schweiz hat, von dem aus die Fürsorge für die Soldaten in Kriegsgefangenschaft in der ganzen Welt besorgt werden konnte. Heute sind die Erinnerungen an diese Zeit sehr lebendig und man scheut sich, die Konsequenz aus der Tatsache zu ziehen, dass Europa ein ganz anderes Europa ist, als es damals zur Zeit des Faschismus war. Man wird mit der Zeit vom Europa der Menschenrechte wohl auch den Zugang zum Europa der Märkte finden müssen.